schönste Zeit im Jahr. Und es geht in Urlaub, wohin ist noch nicht klar. Ich und meine Jungs haben da so ne Idee. Sommer, Sonne, Strand und ab 10:30 schon einen Tee. Am liebsten fahren wir alle nach Malle. Das Glücksgefühl. Am liebsten fahren wir alle